Ja, vielen herzlichen Dank für die wiederholte Einladung, muss ich tatsächlich schon sagen, nachdem ich schon mehrfach in Regensburg war. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Wie immer greife ich, bevor ich anfange, den Werbeblock mit Hinweis auf meine Bücher sehr gerne auf und habe eine kleine, aber gerade für euch wichtige Ergänzung. Diese Bücher gibt es dort nicht nur käuflich zu erwerben, sondern deutlich verbilligt käuflich zu erwerben. Also wenn irgendjemanden Weiterführendes interessiert von dem, was ich hier in der Kürze der Zeit ja oft wahrscheinlich nur anreißen kann, anschneiden kann, kann man das dort Länge mal Breite nachlesen und wie gesagt günstiger als im Buchhandel zu erwerben. Der Titel der Veranstaltung, so wie er dort noch angekündigt ist, weist bereits irgendwie auf einen Zeitkern hin. Wie wir über die Veranstaltung geredet haben, die Veranstalter und ich, war das eben gerade die Zeit, als die palästinensische Seite beschlossen hatte, angekündigt hatte, dass sie vor der UN die Anerkennung eines palästinensischen Staates beantragen würde, beziehungsweise kurz danach, also wo das in den internationalen Medien ja wirklich große Aufmerksamkeit erfahren hat. Und das hat dann ja bekanntlich auch stattgefunden. Abbas, also der palästinensische Präsident, ist vor die UNO gegangen und sie haben dort den Antrag gestellt und es gab eine auf der ganzen Welt live übertragene Diskussion darüber und das Thema war plötzlich groß in den Medien. Viele Beobachter sind damals davon ausgegangen, dass das sehr lange dieses Thema dann auch in den Medien bleiben wird und man muss heute, glaube ich, tatsächlich konstatieren, dass das ja nicht der Fall war. Ja? Also wie ihr und Sie alle wisst, es gibt nach wie vor keinen palästinensischen Staat. Ein kleines Nebenergebnis ist, dass die PLO es geschafft hat, dass sie in einer UN-Organisation nun anerkannt wurden und aufgenommen wurden, nämlich in der UNESCO. Aber es wird wohl auch auf absehbare Zeit keine wirkliche Anerkennung durch die UN von einer palästinensischen Staatlichkeit geben. Eventuell wird es als Resultat des damaligen Gangs zur UN von Präsident Abbas irgendwelche Formen von Aufwertungen der palästinensischen Vertretung bei der UN in gewissen Gremien geben. Aber heute kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, dass jetzt nicht in unmittelbarer Zeit eine Ausrufung einer palästinensischen Staatlichkeit stattfinden wird, die dann auch wirklich von der UNO, und das würde ja auch bedeuten, auch vom Weltsicherheitsrat in der UNO, wo bekanntlich unter anderem die USA ein Vetorecht haben, wirklich anerkannt wird. Insofern werde ich jetzt auch nicht einen Vortrag halten, der sich nur darauf kapriziert, also was dieser Gang der Palästinenser zur UN bedeutet hat und dann auch, wie diese Debatte da abgelaufen ist. Das war ursprünglich so ein bisschen die Idee, aber wir haben ja bereits in dem Ankündigungstext zu der heutigen Veranstaltung sehr viel mehr angeschnitten. Nämlich zum Beispiel auch die Frage, was denn die Entwicklungen des sogenannten arabischen Frühlings, also jene Entwicklung dieser Beginn diesen Jahres, zunächst in Tunesien, dann in Ägypten und mittlerweile ja in fast allen arabischen Staaten passiert sind, was die eigentlich für den Nahostkonflikt bedeuten, also sowohl für die palästinensische Seite als auch für die israelische Seite. Und vor dem Hintergrund kommt man logischerweise auch nicht ganz drum herum, auch ein paar Sätze zum Einfluss des Irans und des iranischen Regimes zu sagen. Und wenn ihr aufmerksame Zeitungsleser und Nachrichtenhörer seid, wisst ihr ja auch, dass gerade dieses Thema in den letzten Wochen nochmal sehr in den Vordergrund gerückt ist und Schlagzeilen gemacht hat. Und ich denke auch wirklich schon seit Jahren, dass man eigentlich nicht über den Konflikt im Nahen Osten, also den Konflikt zwischen Israel und Palästina, reden kann, ohne über den Iran zu reden, weil ich denke, dass nach wie vor dieses iranische Regime einen ganz entscheidenden und geradezu desaströsen Einfluss auf diesen Konflikt hat, was auch heißt, wenn man kurz versucht zu skizzieren, was ich auch versuchen werde, darüber zu reden, wie vielleicht perspektivisch ja doch ein, also ich will gar nicht sagen, dieses große Wort Lösung des Nahostkonflikts, da müsste man fast gesondert darüber reden, wie sowas aussehen könnte. Und prinzipiell würde ich immer empfehlen, wenn jemand von der Lösung des Nahostkonflikts spricht, seien Sie skeptisch. Ja? Also das sind meistens sehr großmäulige Ankündigungen, wenn Leute sagen, ich weiß, wie man den Nahostkonflikt lösen kann. Aber wenn es zukünftig doch nochmal zu einer, sagen wir mal, Entspannung der Situation kommen soll, irgendwie einer gewissen Annäherung wenigstens von beiden Seiten, schlicht und einfach mit dem Resultat, dass es auf allen Seiten weniger Opfer gibt wenigstens, ja, was den Konflikt nicht beseitigt, weil die Ursachen dieses Konfliktes so tiefgehend sind, dass das nicht so ganz einfach ist, aber was zumindest eine bessere Verwaltung dieses Konfliktes ermöglichen würde, wenn das passieren soll, bin ich der festen Überzeugung, dass eine Bedingung dafür schlicht und einfach der Sturz des iranischen Regimes wäre. So, und ich habe das Ganze nicht irgendwie mir großartig aufgeschrieben und vorbereitet, sondern ich dachte, ich rede da mal drauf los. Und davor trinke ich schon Kaffee. Ausgehend vielleicht doch nochmal genau zu dieser Frage mit dem palästinensischen Gang zur UN und dem Versuch, dort eine Staatlichkeit anerkannt zu bekommen. Das basierte ja darauf, dass die palästinensische Seite gesagt hat, wir sehen im Augenblick keine Chance für Friedensverhandlungen, denn Israel erfüllt unsere Bedingungen nicht für Friedensverhandlungen. Und das hat dazu geführt, dass in der Wahrnehmung in Europa und insbesondere in den deutschsprachigen Medien, also in Deutschland und Österreich vor allem, es eine sehr eindeutige Schuldzuweisung gegeben hat und dementsprechend auch ein ziemliches Verständnis für diesen palästinensischen Schritt nun unilateral, also einseitig, ohne in Rücksprache mit Israel, so eine Staatlichkeit vor der UN zu beantragen. Und ich glaube, dass das eine ziemlich verzerrte Wahrnehmung bereits ist. Denn es ist ja nicht so, dass Israel Verhandlungen verweigert mit den Palästinensern, ganz im Gegenteil. Selbst die jetzige Regierung, also die nun nicht gerade für ihre Kompromissfreudigkeit in den letzten Jahren bekannt gewesen ist, aber auch diese Regierung, also die Regierung von Netanyahu, in Koalition mit noch sehr viel weiter rechts stehenden Kräften innerhalb Israels, die nun noch weniger für ihre Kompromissbereitschaft bekannt sind, selbst diese Regierung erklärt bis zum heutigen Tag, dass sie jederzeit und sofort zu vorbedingungslosen Verhandlungen mit der palästinensischen Seite bereit sind. Selbst noch in der UN, ja, also an dem Tag, als Abbas selber dort auch geredet hat, hat sich Netanyahu, also der israelische Premier, in die UN gestellt und hat gesagt: Mr. Abbas, ja, setzen wir uns hier, in 10 Minuten treffen wir uns draußen in der Lobby und wir fangen sofort mit vorbedingungslosen Verhandlungen an. Die palästinensische Seite stellt eine Bedingung für solche Behandlungen und das ist in erster Linie ein kompletter Stopp des, wie sie es nennen, Siedlungsbaus in der Westbank. Das gilt in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend als gerechtfertigt, diese Forderung. Man muss sich allerdings da ein bisschen den Hintergrund angucken. Zum einen ist das eine relativ neue Vorbedingung von palästinensischer Seite. Ja? Also in den ganzen 90er Jahren oder selbst dann in den 2000er Jahren war das keine Vorbedingung von palästinensischer Seite. Und das ist leider sehr stark der Obama-Administration zu verdanken. Ja? Die sind nämlich eigentlich auf die Idee gekommen, das als eine Grundbedingung für neue Friedensverhandlungen im Nahen Osten, die Obama-Administration ins Spiel gebracht hat vor einiger Zeit, dass ein Stopp des Siedlungsbaus stattfinden muss, und zwar ein kompletter. Ich kann mich erinnern, wie das gewesen ist. Hat sogar von palästinensischer Seite Lobbyisten gegeben, die versucht haben, die Obama-Regierung davon abzubringen. Weil sie ganz genau wussten, also nämlich jene Teile der palästinensischen Administration, die ernsthaft an Friedensverhandlungen mit Israel interessiert sind, die wussten ganz genau, wenn man das zur Vorbedingung macht, ja, dann werden die Israelis sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen, auf Friedensverhandlungen. Also wollten die das gar nicht. Und in gewisser Weise hat die US-Politik sie dazu genötigt. Ja, ich meine, wenn die USA schon das als Vorbedingung fordern, können die Palästinenser jetzt schlecht sagen, ja, wir fordern das gar nicht als Vorbedingung. Das war also die denkbar schlechteste Ostpolitik, die ein amerikanischer Präsident eigentlich machen kann, würde ich sagen. Der andere Punkt ist, dass man von israelischer Seite sehen muss, für Israel ist es ziemlich neu, dass sie überhaupt keine Vorbedingungen für Verhandlungen stellen. Und das ist auch in der israelischen Gesellschaft nicht ganz leicht durchzusetzen gewesen. Und ich vermute, eine etwas linkere Regierung in Israel hätte große Schwierigkeiten gegenüber der israelischen Bevölkerung durchzusetzen, dass man sich hinstellt und sagt, wir sind zu Verhandlungen, zu sofortigen Verhandlungen bereit, ohne jede Vorbedingung von palästinensischer Seite. Denn jahrelang war es so, wie ich denke sogar aus sehr nachvollziehbaren Gründen, dass die israelische Seite gesagt hat, wir sind zu Verhandlungen bereit, aber unsere Vorbedingung ist, dass es keine Terroranschläge mehr gibt und dass, wenn es welche gibt, die bestehende palästinensische Autonomiebehörde konsequent genau die Verantwortlichen für diese Terroranschläge verfolgt. Das heißt, verhaftet, ja, also dass nicht die israelische Armee irgendwo da reinmarschieren muss und Leute verhaftet, die für sowas verantwortlich sind, sondern dass das die palästinensischen Sicherheitskräfte machen. Ja. Wir haben auch gesagt, wir geben euch gerne die Namen, Anschrift und Adresse von diesen Leuten. Wir wissen nämlich, wer diese Terroranschläge macht. Wir wissen, wer die Bomben baut. Ihr müsst sie verhaften. Das ist unsere Vorbedingung. So. Und diese Vorbedingung hat Israel aufgegeben. Und natürlich wundert sich Israel dann sehr, wenn es in der Weltöffentlichkeit plötzlich als der starrsinnige Friedensverhinderer dasteht, wenn doch eigentlich die Situation so ist, dass sie früher Vorbedingungen hatten, die haben sie aber aufgegeben zum Ziele, um endlich diese Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite sind die Palästinenser, die früher nicht mal einen Siedlungsstopp als Vorbedingung hatten und ihn jetzt aber plötzlich haben. Und trotzdem stellt sich eigentlich die ganze Weltgemeinschaft, ich stelle das mal so hin, es gibt natürlich da Unterschiede und auch Ausnahmen, heute hin und sagt, ja, die Israelis sind starrsinnig, Netanyahu ist ein, ihr habt im Ankündigungstext ein Zitat aus dem Spiegel, glaube ich, gehabt, der Betonkopf Netanyahu, ja, und Abbas ist dann irgendwie der palästinensische Friedensengel. Also für Leute, die mit den Realitäten im Nahen Osten vertraut sind, übrigens zum Teil auch Palästinenser, ja, die wundern sich sehr über diese Wahrnehmung. Das heißt, ich denke, man kann als erstes einmal festhalten, Fakt ist, dass es derzeit keine Verhandlungen über die Etablierung einer palästinensischen Staatlichkeit gibt, weil sich die palästinensische Seite weiterhin beharrlich weigert, sich ohne Vorbedingungen an solchen Verhandlungen zu beteiligen. Und das ist etwas, was in Israel auch von der Linken scharf kritisiert wird. Ja, also das ist nicht nur so, dass die natürlich rechts bis sehr rechtsorientierte israelische Regierung sagt, so geht das nicht und das ist nicht gut, sondern gerade die Linken, die ja immer auf genau diesen Verhandlungen, diesen Kompromiss, das Gespräch mit der Gegenseite gesetzt haben, auch die kritisieren das massiv. Ja. Also so die Linksaußenkommentatoren in der Haaretz, von so einer linksliberalen Tageszeitung, die regen sich da fast noch mehr drüber auf. Ja. Auf der Rechten findet man ein paar Leute, die sagen so, ja, haben wir euch schon immer gesagt. Ja. Die Linken sind darüber fast noch mehr entsetzt eigentlich. Natürlich könnte man sich hinsichtlich so einer Staatsgründung ganz prinzipiell die Frage stellen, also in so einem DGB-Jugend und linkes Jugendzentrum, wenn ich das hier richtig verstehe, da ist ja so ein bisschen Staatskritik auch ganz allgemein ein wenig angebracht und vor deren Hintergrund könnte man sich ja erstmal ganz allgemein auch die Frage stellen, warum die Welt nun ausgerechnet durch eine weitere Staatsgründung besser werden sollte. Das sollte man ja durchaus mal im Hinterkopf behalten, warum es überhaupt eigentlich diesen Wunsch nach einer neuen Staatlichkeit gibt. Und das würde ich sagen, das gilt ja jetzt ja nicht nur in Bezug auf den Staat Palästina, das gilt man genauso in Bezug auf den kurdischen Staat oder was weiß ich für lauter neue Staaten irgendwie sich überlegen. Das ist ja, das ist leider zwar im allgemeinen Bewusstsein sehr verankert, dass man sagt so, ja, wenn es Leuten schlecht geht, brauchen sie einen neuen Staat. Das ist ja nicht unbedingt die Regel. Ja? In Ausnahmefällen sehe ich das natürlich auch so, aber man sollte sich zumindest die Frage nochmal vorlegen, ob das denn wirklich so eine Selbstverständlichkeit ist. Aber unabhängig von der Frage, ich denke, wenn es auch nur eine minimale Chance gäbe, dass dieser Konflikt durch die Anerkennung einer palästinensischen Staatlichkeit entschärft werden könnte und also die Situation für alle Seiten verbessert würde, dann ließe ihr sich natürlich einiges abgewinnen. Dann wäre das durchaus etwas Unterstützenswertes. Aber schon vor, also in dem Augenblick, wo die palästinensische Seite angekündigt hat, dass sie zur UN gehen wird, war eigentlich vollkommen klar, dass wenn, dann überhaupt das exakte Gegenteil in der augenblicklichen Situation der Fall wäre. Warum ist das so? Eine Anerkennung Palästinas als Staat in der UNO würde natürlich kein einziges jener Probleme lösen, die heute im Nahen Osten existieren. Und er würde vor allem nicht den Antisemitismus aus der Welt schaffen, der, und dazu werde ich dann ein bisschen ausführlicher was sagen, meiner Meinung nach eben nicht, wie das gerne in deutschsprachigen Medien dargestellt wird, ein Resultat des Nahostkonfliktes ist, sondern eine der ganz zentralen Grundursachen dieses Konfliktes ist. Dieser Antisemitismus würde durch so eine Staatsgründung ja überhaupt nicht aus der Welt geschafft werden. Ganz im Gegenteil, je nachdem, wie sie dann abläuft, aber man müsste befürchten, dass es in einigen Aspekten ja geradezu eine Befeuerung und eine Bestätigung vom Antisemitismus wäre. Das heißt, es war von vornherein klar, dass so ein Schritt, also wenn es dann wirklich zu einer Anerkennung gekommen wäre, was bekanntlich dann ja so gar nicht der Fall gewesen ist, dass die viel eher zu einer erneuten Eskalation der Situation beigetragen hätte. Unter anderem auch, weil klar war, dass das auf palästinensischer Seite eigentlich nur Enttäuschung produzieren kann. Ne, weil die Führung, also damit meine ich da jetzt nicht immer die Hamas und die fundamentalistischen Organisationen, sondern die PLO, die haben natürlich unglaubliche Hoffnungen geweckt dadurch. Und wenn man die Bilder gesehen hat, wie in den palästinensischen Autonomiegebieten die Leute gejubelt haben, wie dann Abbas zur UNO gegangen ist, haben wir gemerkt, die Leute verbinden damit unglaubliche Hoffnungen. Ja? Wenn man sie interviewt hat, klang es auch schon wieder ein bisschen anders. Und haben gesagt, ja klar, wir wissen schon, das wird auch nicht alle Probleme lösen, aber erstmal ist das super und wir werden jetzt überall reden, alle die Leute drüber und so. Und dann wäre das irgendwie passiert und die Probleme wären dann ja genau die gleichen geblieben, beziehungsweise sie wären vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Denn Israel hat von vornherein klipp und klar gesagt, wenn so eine einseitige Ausrufung einer Staatlichkeit kommt, werden sie das als unfreundlichen Akt betrachten. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass sich viele von jenen Zahlungen, die im Augenblick von Israel in die palästinensischen Gebiete gehen, ja, und das sind, also da geht es nicht um irgendwie 300 Schekel, sondern um ein paar Millionen, dass sie die einstellen werden. Und das haben sie jetzt sogar als Reaktion auf den Gang zur UN teilweise zumindest gemacht. Das ist jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor 2 Tagen wieder aufgehoben worden, nachdem Fayyad, der palästinensische Premierminister, da nachdrücklich darum gebeten hat und er gesagt hat, das kollabiert langsam bei uns und da können die auch kein Interesse haben. Aber im Vorfeld dieses Gangs zur UN hat Israel klipp und klar gesagt, also wenn wir irgendwas gemeinsam machen wollen, das heißt auch, dass ihr irgendwie die Gelder von uns überwiesen bekommt, dann müssen wir miteinander reden und verhandeln. Dann könnt ihr nicht einseitig sagen, wir machen jetzt das und das. Wenn ihr das doch macht, okay, dann müssen wir darauf reagieren. Dann stellen wir halt unter anderem die Zahlungen ein. Ja? Und vor dem Hintergrund war mir völlig unbegreiflich, warum eigentlich Leute, die Palästinenser auch noch daran unterstützt haben, diesen Schritt irgendwie zu gehen, gerade hier in Deutschland. Das ist entweder Bösartigkeit oder schlicht und einfach Nichtwissen über den Nahostkonflikt, würde ich mal so behaupten. Es war auch völlig klar, dass die aktuell ja durchaus bestehenden Kooperationen zwischen Israelis und Palästinensern durch so einen Schritt erschwert werden, wenn nicht sogar verunmöglicht werden. Und allein schon deshalb fand ich das völlig richtig, dass die USA sich diesem Schritt von vornherein zum Beispiel verweigert haben. Ja? Also aus so durchaus pragmatischen Überlegungen einfach. Es ist so schlimm, dieser Konflikt aussieht und so blutig er ist und so sehr die Leute sich da hassen. Es gibt trotzdem sehr viele Kooperationsprojekte. Und die sind in den letzten Jahren sogar wieder eher mehr geworden. Also gerade der palästinensische Premier Fayyad, über den man auch sehr viel Kritisches und Schlechtes sagen kann, aber trotzdem unter ihm gab es zum einen einen gewissen ökonomischen Wachstum im Westjordanland, was sehr wichtig ist. Und das wurde von israelischer Seite gefördert, weil man eine Reihe von Checkpoints zum Beispiel abgebaut hat. Also Fayyad hat denen im Prinzip so gesagt, den Israelis, pass auf, ich weiß, wir kommen im Augenblick nicht irgendwie weiter mit den Friedensverhandlungen, dann lass uns doch schauen, dass wenigstens die ökonomische und soziale Situation besser wird. Und das fand Netanjahu eine hervorragende Idee. Der hat immer schon gesagt, ja genau, ein ökonomischer Wachstum in Westjordanland gibt den Leuten eine Perspektive. Vielleicht rennen sie dann nicht alle zu Hamas, ist an sich eine gute Idee. Was können wir machen? Der persönliche Premierminister hat, glaube ich, vorgeschlagen, er baut 30% der Checkpoints ab. Netanjahu gesagt, das wird wohl nicht passieren, weil die existieren ja nun mal nicht, die Checkpoints, um irgendwie die Palästinenser zu drangsalieren, sondern die existieren schlicht und einfach, um Israelis vor palästinensischen Terroranschlägen zu schützen. Ja, also die Israelis bauen ja nicht aus Lust an der Laune irgendwie Checkpoints, aber es sind trotzdem eine ganze Menge von diesen Checkpoints abgebaut worden. Das heißt, die israelische Seite hat geprüft, welche zwingend erforderlich sind, aus ihrer Perspektive, aus Sicherheitsgründen. Eins der Ergebnisse davon war also eine gewisse Verbesserung der sozialen und ökonomischen Situation in der Westbank, was in jedem Fall natürlich mal ganz gut ist. Und dass auch diese Kooperationsprojekte zumindest wieder zugenommen haben. Die sind gerade im Rahmen der zweiten Intifada, also jener Terrorintifada, die geprägt war von diesen Selbstmordattentaten, der über 1000 Israelis zum Opfer gefallen sind. Also 1000 Israelis wurden umgebracht in dieser zweiten Intifada, über 8000 wurden mitunter schwer verletzt. Im Rahmen von der sind natürlich die meisten von diesen bis dahin bestehenden Kooperationsprojekten zwischen Israelis und Palästinensern, also meistens eher so irgendwie so links friedensmäßig orientierten Israelis und Palästinensern, zum Erliegen gekommen. Und in den letzten Jahren haben die wieder so ein bisschen zugenommen und die sind genau durch solche unilateralen Schritte schlicht und einfach gefährdet worden. Also auch, weil die jeweils staatlichen Stellen, das von israelischen staatlichen Stellen gesagt haben, wir finanzieren sowas nicht mehr. Ja? Also wenn die Palästinenser plötzlich auf unilaterale Schritte setzen, also eigenständige, nicht abgesprochene Schritte, dann weigern wir uns für solche Kooperationsprojekte Geld herzugeben. Weil Kooperation heißt, dass man nicht diese unilateralen Schritte setzt. So. Das zur aktuellen Situation. Allgemeiner muss man natürlich, wenn man darüber redet, ja, also wenn man über eine palästinensische Staatlichkeit redet und fragt, naja, kann die überhaupt eine Verbesserung der Situation bringen, muss man sich in Erinnerung rufen, dass es diese palästinensische Staatlichkeit ja schon längst, und zwar seit Jahrzehnten, geben könnte, wenn die palästinensische Seite sie tatsächlich gewollt hätte, und zwar im Sinne von an der Seite Israels. Und deswegen muss man da so einen kleinen historischen Exkurs machen, weil das, also gerade überall auf der Welt, aber gerade im Nahen Osten, diese Geschichte des Konfliktes, natürlich die aktuelle Situation und die Gegenwart ganz maßgeblich mitbestimmt. Vielleicht noch mit am bekanntesten ist die Geschichte der Staatsgründung Israels selber. 1948, bekanntlich ausgehend von einem UN-Beschluss mit Unterstützung beider damaligen Supermächte, also sowohl der USA als auch der Sowjetunion, als noch unter Stalin, kam es zu dieser Staatsgründung und es war eben nicht einfach nur eine Staatsgründung, sondern es war bekanntlich ein Teilungsbeschluss. Es gab einen UN-Teilungsplan. Das heißt, das damalige Mandatsgebiet Palästina, das von den Engländern vergewaltigt wurde, schon sagen, aber der alte Antikolonialist in mir verwaltet wurde. Das sollte schlicht und einfach aufgeteilt werden und es sollte ein jüdischer Staat entstehen, also der Staat Israel, und auf dem Rest des Gebietes sollte ein arabisch-palästinensischer Staat entstehen. Was war die Reaktion der beiden Seiten darauf? Die jüdische Seite hat schweren Herzens diesen Teilungsplan akzeptiert, weil die fanden natürlich, dass sie viel zu wenig von dem Land bekommen haben und die hätten lieber viel mehr gehabt, und die haben auch immer schon gesagt, das ist in Wirklichkeit nicht wirklich verteidigbar, das Stückchen Land, was ihr uns da gebt. Und wahrscheinlich wird es ja zu Konflikten mit den arabischen Nachbarn kommen. Also die haben den Briten und auch der UN gesagt, also gut finden wir das nicht, diesen Teilungsplan. Aber sie haben ihn trotzdem akzeptiert, ja, weil sie gesagt haben, okay, mehr ist irgendwie im Augenblick nicht drin. Und wir sind schon froh, wenn 3 Jahre nach dem Holocaust endlich so eine jüdische Staatlichkeit, erstmal in welcher Form auch immer, zustande kommt. Und die arabische Seite hat diesen Plan nicht akzeptiert. Wenn sie ihn akzeptiert hätte, gäbe es seit 1948 einen Staat Palästina. Ja? Und das sollte man sich für die heutige Diskussion schlicht und einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass das so ist, weil das so gerne unter den Tisch gefallen lassen wird. Was hat die arabische Seite stattdessen gemacht? Sie haben gleich mal einen Krieg angefangen. Ja? Also die haben nicht gesagt, ja gut, dann kriegen die Juden halt diesen Ministaat und wir kriegen irgendwie den Rest davon. Abgesehen davon ist das ja noch eine Gegend, wo rundherum jetzt auch nicht irgendwie lauter jüdische Großreiche existieren, sondern ganz im Gegenteil sehr mächtige andere arabische Staaten auch noch existieren. Und gemeinsam mit genau diesen sehr mächtigen arabischen Staaten haben palästinensische Fedayeen, anstatt den Teilungsplan zu akzeptieren und zu sagen, gut, haben wir halt auch einen Staat Palästina an der Seite eines jüdisch-israelischen Staates, haben sie schlicht und einfach einen Krieg begonnen. Und auch nicht irgendeinen Krieg, sondern einen Krieg, der unter der Parole stattfand, wir werden die Juden ins Meer schmeißen, nach Europa vertreiben, massakrieren, was auch immer. Ja? Also gewisse Führer haben damals gesagt, es wird ein großes Massaker werden. So, das war die Ansage. Glücklicherweise haben sie diesen Krieg nicht gewonnen. Also das ist der erste arabisch-israelische Krieg gewesen, aus israelischer Perspektive der Unabhängigkeitskrieg. Und Israel hat unter großen Opfern, ja, fast 6.000 Leute, der soeben zu Staatsbürgern gewordenen Juden und Jüdinnen, sind in diesem Krieg gefallen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind Leute gewesen, die 3 Jahre vorher noch in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern gesessen sind und dort also befreit wurden. Sie haben diesen Krieg gewonnen und seitdem gibt es eine auch nicht wirklich gesicherte, aber eben doch existierende jüdische Staatlichkeit. Und der Grund, warum es keinen Staat Palästina gibt, ist, weil die arabische Seite diese Staatlichkeit ausgeschlagen hat, und zwar 1948 gleich zum ersten Mal. Und so geht das dann über Jahrzehnte weiter. Es gibt, gerade vergessen, wer das gesagt hat, ein sehr schlauer Israeli hat das mal gesagt, das ist inzwischen ein geflügeltes Wort. In den nächsten folgenden Jahrzehnten haben die Palästinenser keine Chance verpasst, eine Chance zu verpassen. Und das trifft das relativ gut, weil es natürlich mehrfach in dieser Geschichte die Möglichkeit gegeben hätte, mit den unterschiedlichen politischen Konstellationen, die ihnen auf israelischer Seite gegenübergestanden sind, ja, also egal ob in den ersten Jahrzehnten, wo das ja eher so sozialdemokratisch bis linkssozialistische Regierungen waren, die in Israel das Sagen hatten, oder später dann ab den späten 70er Jahren eher rechtsorientierte, die Likud-Regierung unter Begin, die natürlich einen sehr viel schärferen Kurs gefahren haben. Völlig egal, in jeder Konstellation gab es immer wieder Situationen, wo klar war, da eröffnen sich natürlich Chancen für die arabisch-palästinensische Seite, um in irgendeiner Form eine Staatlichkeit zu erreichen, und im Prinzip haben sie es jedes Mal versaubeutelt, könnte man sagen. Und das liegt in erster Linie daran, dass sie bis weit in die 80er Jahre hinein schlicht und einfach gesagt haben, es geht uns nicht darum, einen palästinensischen Staat an der Seite Israels zu etablieren. Das wollen wir gar nicht. Sie haben immer gesagt, wir wollen einen palästinensischen Staat an der Stelle von Israel. Ja? Also bis weit in Ende der 80er Jahre hinein war es sowohl das offizielle Parteiprogramm der PLO, also ich rede nicht von der Hamas oder dem Islamic Dschihad oder irgendwelchen Islamisten, sondern von der PLO, erst von Shukairi, der noch ein viel wüsterer Antisemit war als all seine Nachkommen, und später von Arafat, es war das Programm, Israel zu zerstören. Ne? Das war das, was sie permanent gesagt haben. Sie haben gesagt, ja, wir bekämpfen Israel, wir werden ganz Palästina vom Zionismus befreien. So. Dass Israel mit solchen Leuten nicht verhandelt hat, finde ich ausgesprochen naheliegend. Ja? Also Leuten, die sagen, ja, wir werden euren Staat vernichten, und dementsprechend kann man ja vorstellen, was dann mit der dortigen lebenden jüdischen Bevölkerung passiert, das kann man sich ungefähr ausmalen. Dass Israel mit solchen Leuten Verhandlungen abgelehnt hat, ist irgendwie naheliegend, aber das beruht eben auf Gegenseitigkeit. Die Palästinenser wollen auch nicht darüber verhandeln. Die haben gesagt, es gibt nichts zu verhandeln. Ja? Es gibt erst dann was zu verhandeln, wenn ihr euren Staat auflöst. Was Israel bekanntlich und vollkommen zu Recht nicht gemacht hat. Anfang der 90er Jahre gab es dann diesen sogenannten Friedensprozess. Es gab eine wahnsinnige Hoffnung auf beiden Seiten, ne? Also vor allem auch in der israelischen Linken, also der gemäßigten, damit meine ich dann immer die zionistische israelische Linke, nicht diese sehr kleine antizionistische israelische Linke. Aber auch auf palästinensischer Seite, also vor allem diese gemäßigteren Kräfte und so Leute wie Hanan Ashrawi und so, die haben unglaubliche Hoffnung gehabt Anfang der 90er Jahre, dass jetzt wirklich die große historische Chance da ist. So. Aus diversen Gründen weiß man, ne, ihr kennt das Ergebnis alles, also auch das hat nicht dazu geführt. Es gab dann die Autonomie für die Palästinenser und es ging durchaus in die Richtung, aber spätestens mit dem Ausbruch kann man gar nicht sagen, mit dem planmäßigen vom Zaun brechen der zweiten Intifada, also jener Terrorintifada, in der dann über 1000 Israelis ermordet wurden, durch Arafat übrigens, also nicht durch irgendwelche Gangs auf palästinensischer Seite, sondern durch Arafat, war für die israelische, auch die Linke, klar, dass diese palästinensische Führung offensichtlich immer noch keinen Staat Palästina an der Seite Israels will, sondern an der Stelle von Israel. Seitdem ist die zionistische Linke in Israel so gut wie tot. Ja? Also jene, die also die ersten 30 Jahre den Staat dominiert hat, ja? Also die sozialdemokratischen und linkssozialistischen Kräfte haben bis in die 70er Jahre so Wahlergebnisse um die 70% gehabt. Die hatten den Staat vollkommen beherrscht. Ja? Die Rechten hatten überhaupt nichts zu melden. Die durften irgendwie auch sein. Das ist heute völlig anders. Warum? Weil die linkszionistische Vorstellung immer darauf basiert hat, dass man sagt, es gibt einen Friedenspartner auf der anderen Seite. Und der schaut hässlich aus, der macht schlimme Sachen, gerade in der Vergangenheit. Und das ist bei Arafat so, das wissen wir. Aber der hat sich geändert. Heute ist das ein Ansprechpartner für uns, deswegen müssen wir mit ihm verhandeln. Und deswegen hat auch nicht nur jemand wie Rabin oder Shimon Peres Anfang der 90er Jahre mit ihm verhandelt, also Leute von der Sozialdemokratischen, von der Arbeiterpartei, von der Avodah, sondern durchaus auch Netanyahu, wie er in den 90ern schon mal Premierminister war und später auch andere Premierminister. Selbst jemand wie Sharon, der nun auch nicht wirklich für seine Kompromissliebe bekannt ist, hat solche Verhandlungen geführt. Der Punkt ist, diese Verhandlungen gingen so weit, dass man irgendwann so weit war, unter den sogenannten Clinton-Parametern und so weiter und so fort, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen, dass die Israelis ein Angebot gemacht haben, über das sie auch in 30 Jahren nicht hinausgehen werden, weil es für sie einfach nicht möglich ist, was kurz gesagt so darauf hinauslaufen würde, 97% der Westbank und des Gazastreifens werden ein zukünftiger palästinensischer Staat, mit Ausnahme von zwei, drei großen Siedlungsblöcken, die eigentlich ganze Städte sind und keine Siedlungen mehr, wird das also komplett der palästinensische Staat. Für diese Siedlungsblöcke, die bei Israel bleiben sollen, gibt es einen Gebietsaustausch, also dafür erhalten die Palästinenser Teile des heutigen israelischen Staatsgebiets, insbesondere sowas, also es gibt auf heutigem israelischen Staatsgebiet Städte wie Umm el-Fachem, wo 97% muslimische Araber leben, ja, die israelische Staatsbürger heute sind. Und da gibt es halt so diese Gedanken, ja, man kann so Gebietsaustausche machen. Ja. Das sind diese 97% in Umm el-Fachem wählen übrigens mehrheitlich Parteien wie das Islamic Movement, ja, das ist quasi die Hamas in Israel. Also es ist nicht so völlig abwegig, darüber nachzudenken, ob die Leute nicht vielleicht lieber in einem palästinensischen Staat leben möchten, anstatt weiter israelische Staatsbürger zu bleiben. Es gab sehr vernünftige Kompromissangebote in Bezug auf den Status von Jerusalem und es gab auch eine mehr oder weniger Regelung für die sogenannte Flüchtlingsfrage. Und das sind so also ein paar von den ganz großen Problemen, die es in all diesen Verhandlungen immer gibt. Ne? Und bei all diesen Punkten ist aus israelischer Perspektive, natürlich sehen das die palästinensische Seite anders, aber aus israelischer Perspektive ist man so weit gegangen, wie noch nie ein israelischer Premierminister das vorher gemacht hat. Und dieses Angebot hat Arafat abgelehnt. Auf dieses Angebot hat Arafat damit reagiert, dass sie im Prinzip die zweite Antifada begonnen haben. Es gibt dann immer so diese Mär von, ja, Sharon sei auf den Tempelberg gegangen und das sei eine Provokation gewesen und deswegen ist die Intifada ausgebrochen. Das ist schlicht und einfach eine Lüge. Man weiß zwar, es gibt heute die Äußerungen vom damaligen palästinensischen Informationsminister, der gesagt hat, wir haben das schon längst alles vorbereitet. Wir haben nur noch darauf gewartet, dass es irgendeinen guten Anlass gibt, um loszuschlagen und wo man den Israelis die Schuld für diesen Ausbruch dieser Intifada in die Schuhe schieben kann. Ja? Also da braucht man gar keine israelischen Quellen heranzuziehen, da kann man einfach die Reden der palästinensischen Verantwortlichen von damals anschauen. Dann weiß man das, dass das eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, wir werden dieses Angebot nicht akzeptieren und stattdessen setzen wir wieder auf Terror und Gewalt. Was sind nun die Gründe dafür, dass auf palästinensischer Seite sowohl in der jüngeren Vergangenheit, aber eben auch in den ganzen Jahrzehnten davor, die Leute in der Regel nicht darauf gesetzt haben, irgendwie einen palästinensischen Staat an der Seite Israels zu etablieren, sondern immer gehofft haben, Israel auslöschen zu können und dann also anstelle Israels so einen Staat zu etablieren. Da muss man leider noch mehr in der Geschichte zurückgehen, denn der Nahostkonflikt existiert eben nicht erst seit 1948. So argumentieren oft so antizionistische, auch Linke hier in Deutschland ja immer, die sagen, ja, ach, vorher war das ein friedliches Zusammenleben zwischen Juden und Arabern im Nahen Osten. Erst wie der Staat Israel da gegründet wurde, also künstlich dieses Gebilde eingepflanzt wurde, um in deren Diktion zu bleiben, da gingen die ganzen Probleme los. Vorher hätten angeblicher Juden und Araber in friedlicher Eintracht im Nahen Osten über Jahrtausende zusammengelebt. Auch das ist schlicht und einfach eine Lüge. Und für das Verständnis der heutigen Situation ist die Konstellation im Nahostkonflikt in den 20er und 30er Jahren, also 20, 30 Jahre bevor der Staat Israel überhaupt gegründet wurde, wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, weil er bis heute maßgebliche Konfliktlinien prägt und dominiert. Und deswegen also einen kurzen historischen Exkurs. Die zionistische Einwanderung beginnt bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf den europäischen Antisemitismus. Ja, insbesondere den osteuropäischen Antisemitismus, der damals besonders schlimm war. Ja, also in Osteuropa, in der Ukraine, in Russland, Polen, waren Pogrome schlicht und einfach an der Tagesordnung. Und eine Reaktion darauf war der Zionismus. Andere Reaktion war, dass die Juden sich irgendwie der kommunistischen Bewegung angeschlossen haben und gehofft haben, machen wir halt Weltrevolution, dann verschwindet der Antisemitismus. Hat bekanntlich nicht geklappt. Andere, vor allem in Westeuropa, haben darauf gesetzt, dass man gesagt hat, nein, wir brauchen keinen Zionismus, wir assimilieren uns. Das war so die bürgerlich-liberale Vorstellung. Wir gleichen uns immer mehr der nichtjüdischen Gesellschaft an und dann werden wir schon irgendwann als Nichtjuden, als jüdische Minderheit innerhalb der nichtjüdischen Gesellschaft akzeptiert werden. Hat bekanntlich auch nicht so gut funktioniert. Und dann gab es eben die Zionisten, die schon sehr früh gesagt haben, das wird eben alles nicht funktionieren, ihr macht euch was vor. Dieser Antisemitismus ist, also naja, eigentlich haben sie gesagt, der ist ewig, den wird es immer geben. Ja? Der lässt sich so nicht aus der Welt schaffen. Und weil das so ist, braucht es eine eigene jüdische Nationalstaatlichkeit mit der Fähigkeit, sich selber zur Wehr zu setzen. Denn ihr seht, es interessiert sich keiner dafür, wenn Juden verfolgt werden. Man kann sich nur auf sich selber verlassen. Das ist so ein bisschen die Grundidee des Zionismus. Ja? Und zwar egal in welcher Ausprägung, weil Zionismus eine ganz heterogene Angelegenheit. Es gibt religiöse und säkulare Zionisten, es gibt rechte und linke, es gibt Kulturzionisten und so weiter und so fort. Ja? Also das sollte man sich dann alles im Einzelnen anschauen. Das ist auch sehr unterschiedlich zu bewerten. Aber der gemeinsame Grundgedanke ist genau der. Als Reaktion auf den Antisemitismus muss man sich selber in die Lage versetzen, sich zu verteidigen. Und in einer Welt, die in Staaten und Nationen eingeteilt ist, geht das nur um eine eigene Staatlichkeit, einschließlich einer möglichst bis an die Zähne bewaffneten Armee hinbekommt. Das war damals eine Minderheitenposition. Das ist erst durch den denkbar brutalsten und blutigsten Beweis, dass eben weder die Linken noch die bürgerlichen Juden recht hatten mit ihren Emanzipationsvorstellungen, nämlich durch den Nationalsozialismus, ja, erst dadurch ist das eine Mehrheitsposition innerhalb der jüdischen Gemeinden geworden. Ja. Also erst nach der Erfahrung von Auschwitz und vom Holocaust und der Erfahrung, dass auch das die Weltgemeinschaft schlicht und einfach einen Scheißdreck interessiert hat in Wirklichkeit. Ja. Erst dadurch ist das so, dass sich das Verhältnis völlig umgekehrt hat und heute also nicht zionistische oder antizionistische Positionen eine große Minderheiten, also eine Minderheitenposition sind unter Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt. Und also mehrheitlich man natürlich davon ausgeht, dass es unbedingt sowas wie eine jüdische Staatlichkeit braucht. Beziehungsweise viele damalige Antizionisten, auch Linke und Linksradikale, haben später gesagt, im Angesicht von Auschwitz, ja, hätte ich bloß früher schon kapiert, ja, dass die Zionisten recht haben, dann hätte das vielleicht Millionen von Juden das Leben gerettet. Und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, wenn der israelische Staat, sagen wir mal, nicht 1948 gegründet worden wäre, sondern 1938. Wäre keine so schlechte Idee gewesen. Ja. Und es gibt ein paar Gründe, warum das nicht passiert ist. Und das hat was mit den Ereignissen in den 20er und 30er Jahren zu tun, zu denen ich gleich was sagen möchte. Eines der bekanntesten Beispiele von so Linksradikalen, die ihren radikalen Antizionismus aus den 20er und 30er Jahren später kritisiert haben, ist übrigens Isaac Deutscher. Ich weiß nicht, ob der heute noch sehr bekannt ist. Der war aber früher so bei den Linksradikalen, gerade bei den Trotzkisten, sehr angesehen, weil er selber Trotzkist war und ist auch Trotzkist geblieben. Aber von ihm gibt es so Aussagen von Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, glaube ich, wo er das dezidiert so sagt und sagt, er schämt sich eigentlich heute für seinen Antizionismus von damals, denn Ja, also in dem Punkt hatten die Zionisten halt recht. Ne? Und wenn er das, wenn Leute wie er das früher schon verstanden hätten, wären vielleicht einige von seinen Genossen auch schlicht und einfach nach Palästina rechtzeitig gegangen und hätten nicht irgendwie noch, ich weiß nicht, 1940 geglaubt, man kann von Polen aus die Weltrevolution machen, was bekanntlich in was ganz anderem geendet hat. Aber zu diesen Ereignissen der 20er und 30er Jahre. Es ist eben ein Irrglaube, dass der Antisemitismus aus arabischer, palästinensischer oder auch islamischer Seite erst mit der Gründung des Staates Israel im Nahen Osten aufgekommen wäre. Es gibt eine lange antijüdische Tradition in der arabisch-islamischen Welt. Die ist bei Weitem nicht so schlimm wie die traditionell antijüdische, traditionelle antijüdische Tradition, sagt man nicht, ihr wisst schon, was ich meine. In Europa, also der christliche Antijudaismus hier im Mittelalter war viel schlimmer als diese sehr wohl vorhandenen antijüdischen Ressentiments und Gesetzgebungen, die in der arabischen Welt auch schon existiert haben. Aber trotzdem gibt es diese Tradition. Es radikalisiert sich in den 20er Jahren mit der Gründung einer Gruppierung, die jetzt aktuell sehr viel in den Nachrichten ist, nämlich mit den ägyptischen Muslimbrüdern, ja, also die gerade dabei sind, die Wahlen in Ägypten zu gewinnen. Die gründen sich bereits in den 20er Jahren als eine dezidiert antisemitische Organisation. Hassan al-Banna ist ihr erster Führer, ihr späterer Ideologe Said Qutb hat dann ein Buch geschrieben, wo von Israel und dem Zionismus überhaupt nicht die Rede ist, sondern wo sehr eindeutig ohne jegliche antizionistische Phraseologie gesagt wird, worum es geht. Dieses Pamphlet trägt schlicht und einfach den Namen Unser Kampf mit den Juden. Ja? Und so geht das dann über 50 Seiten auch daher. Also da geht es dezidiert gegen die Juden und nicht irgendwie mit Zionismus oder Israel oder so etwas. Diese Muslimbruderschaft existiert also schon damals, greift auch damals schon die jüdischen Viertel in Kairo an und so weiter und so fort. Aber für die heutige Entwicklung noch viel wichtiger ist, was im Mandatsgebiet Palästina selber passiert. Und dort passiert als eine der wichtigsten Entwicklungen, dass sich innerhalb der dort lebenden arabischen Gesellschaft, die nennen sich damals in der Regel noch gar nicht Palästinenser, sondern es sind halt Araber, die in diesem Mandatsgebiet Palästina leben, dass da ein unglaublicher Machtkampf innerhalb der palästinensischen Gesellschaft stattfindet. Und den entscheiden schlicht und einfach die antisemitischen Reaktionäre für sich. Das ist deswegen so wichtig, auch um irgendwie zu betonen gegen heute irgendwelchen Kulturalisten oder die sagen, ja, die Araber sind alle Antisemiten, das ist natürlich hanebüchener Quatsch. Und das waren sie auch nie, sondern wie in allen Gesellschaften gibt es halt ne, antisemitische Reaktionäre und es gibt andere Leute, die keine antisemitischen Reaktionäre sind und das in der Regel auch bekämpfen und ablehnen. Und so war das auch in der arabisch-palästinensischen Gesellschaft in den 20er und 30er Jahren. Da gab es durchaus Kräfte, die die zionistische Einwanderung sogar ganz okay fanden. Einige haben die sogar frenetisch begrüßt. Das war natürlich eine Minderheitenposition, aber auch das gab es, wo Leute gesagt haben, naja, das sind Einwanderer aus Europa, die europäischen Gesellschaften sind viel weiter entwickelt, nicht weil die Europäer schlauer sind oder irgendwas, sondern aufgrund von historischen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja, das ist ein höheres Produktivitätsniveau, die kennen sich mit Landwirtschaft gut aus, da kann man was lernen von. Ne? Also wenn wir es hinkriegen, mit diesen Leuten eine friedliche Koexistenz hier zu haben, ist das gut für alle. So, also selbst solche Positionen gab es da. Wie gesagt, das war eine Minderheitenposition, aber es gab durchaus eine also zahlenmäßig große Gruppe von Leuten, die gesagt haben, naja, das wird zu Konflikten führen und wir müssen aufpassen, dass die uns hier nicht Land klauen oder irgendwie sowas, aber das ist noch lange kein Grund, die jetzt irgendwie wild zu bekämpfen und es ist schon gar kein Grund für antisemitische Hetze. Ja. Und dann gab es aber eine Gruppierung, die angeführt wurde vom damaligen Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, und das war... Also reaktionär ist zu wenig gesagt. Das war ein Antisemit nach nationalsozialistischem Zuschnitt. So muss man das formulieren. Und das ist derjenige, der sich innerhalb dieser innerpalästinensischen, innerarabischen Machtkämpfe durchgesetzt hat. Was dazu geführt, also das ging nur durch massive Gewalt. Die haben haufenweise Araber und Palästinenser damals ermordet. Sehr viel mehr als Juden übrigens. Ja. Die haben 1929 Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung veranstaltet. Und zwar keineswegs nur gegen die Zionisten, sondern auch gegen die antizionistische, also die ultraorthodoxe jüdische Bevölkerung, die dort existiert hat. Die wollten überhaupt keinen jüdischen Staat gründen. Die haben gesagt, nee, wir warten auf Messias und gründen dann erst einen jüdischen Staat. Auch die wurden massakriert. Also, wo man genau sieht, da ging es gegen Juden und nicht irgendwie gegen irgendwelche zionistischen Staatsgründungsbestrebungen. Das gipfelte dann in dem großen arabischen Aufstand, wie das die arabische Geschichtsschreibung nennt, von 36 bis 39, in dem über 500 Juden ermordet wurden, aber noch sehr viel mehr Palästinenser, nämlich jene Palästinenser, die sich nicht diesen reaktionär antisemitischen Vorstellungen von Amin el-Husseini und seinen Anhängern anpassen wollten. Ja? Also da wurden noch viel mehr Araber selber ermordet. Dieser Aufstand ist nicht allein von dem Mufti und seinen Anhängern durchgeführt worden, sondern offen unterstützt von den deutschen Nationalsozialisten und den italienischen Faschisten. So. Und dieser Armin al-Husseini ist quasi der Ahnherr der palästinensischen Nationalbewegung. Das muss man sich für das Verständnis auch der heutigen Situation und der ganzen Entwicklung dann in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren einfach immer nochmal in Erinnerung rufen. Der ist dann später auch, der musste dann fliehen von da, ist dann nach Deutschland gegangen, ist Mitglied der SS geworden, hat von Deutschland aus auf Arabisch und später dann auch auf Persisch nationalsozialistische Radiosendungen produziert, die in diesem Raum übertragen wurden. Er hat in Bosnien eigene muslimische SS-Divisionen aufgestellt. Er hat selber dafür unmittelbar gesorgt, dass wenn die Nazis mal irgendwie bereit waren, ihre Vernichtungspolitik für eine Woche auszusetzen und irgendwelche Deals zu machen, manchmal vermittelt über das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz hat, um nur ein Beispiel zu geben, das Rote Kreuz hat aber vermittelt, dass 5000 jüdische Kinder, die quasi schon zur Deportation in die Vernichtungslager vorgesehen waren, dass die ausgetauscht werden gegen rund 20.000 deutsche Kriegsgefangene. Ja? Die deutschen Nazis waren bereit, das zu machen. Ne? Und gesagt, na, die 5000 können wir nachher auch noch umbringen. Ne? Machen wir das erstmal. Der Mufti von Jerusalem persönlich hat interveniert bei der Staatsspitze des Dritten Reiches, um das zu verhindern. Er hat gesagt, nein, diese 5000 Kinder, das sind die, die irgendwann erwachsen werden und uns dann im Nahen Osten Probleme machen, die müssen sofort deportiert und ermordet werden. Und hat das auch geschafft. Ne? Also das ist der Mufti von Jerusalem gewesen, der wurde vollkommen zu Recht dann nach 1945 als Kriegsverbrecher gesucht und hätte eigentlich in Nürnberg mit angeklagt werden sollen von den Alliierten, konnte leider fliehen, ist in den Nahen Osten zurückgekehrt und hat dort sein antisemitisches Gift weiter versprüht. Meistens ausgehend von Ägypten, wo ja bekanntlich auch haufenweise ehemalige Nazis Unterschlupf gefunden haben und von dort ihre nicht nur Propaganda, sondern auch Politik versucht haben weiter zu betreiben. Der Typ ist nun nicht nur eine historische Figur, sondern das ist der Mentor von Yasser Arafat gewesen, mit dem er nur bei fünf Ecken verwandt war. Man liest oft, dass Arafat sei irgendwie der Großneffe von dem gewesen, soweit ich weiß, ist das falsch, also, sondern es ist ein sehr entferntes Verwandtschaftsverhältnis. Das ist aber gar nicht entscheidend. Entscheidender ist, dass es durchaus einer seiner wichtigen politischen Mentoren war. Und noch 2002, also kurz vor seinem Tod, ne, hat Yasser Arafat betont, dass Armin al-Husseini, also dieser palästinensische Nazi, so müsste man eigentlich sagen, dass der ein Held des palästinensischen Widerstands ist. So. Also daran sieht man, das ist nicht irgendwie tote Geschichte, wo man sagt, ja gut, das war vielleicht damals so, aber hat ja mit später nichts zu tun. Das hat sehr viel mit später zu tun. Und das ist bei weitem nicht die einzige Erklärung für diese über Jahrzehnte anhaltende, völlig unversöhnliche Haltung auf palästinensisch-arabischer Seite. Aber es ist ein zentraler Grund dafür, warum das so ist. Und das ist einer der zentralen Gründe dafür, warum dieser Konflikt bis heute so ausschaut, wie er ausschaut. Und das zeigt, denke ich, um das nochmal zusammenzufassen, der Antisemitismus in der arabischen Welt heute und insbesondere im Nahen Osten ist kein Resultat dieses Konfliktes, sondern ist selber eine seiner grundlegenden Ursachen, auch wenn man in Deutschland permanent das Gegenteil behauptet. So, soviel dazu. Dann stand ja im Ankündigungstext, dass ich was sage über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und was das also in den arabischen Ländern, was in diesem sogenannten arabischen Frühling stattfindet. Guck mal, wie lange ich schon rede. Ich rede aber noch ein bisschen weiter. Ne? Oder wollt ihr schon Pause machen? Die einen nicken, die anderen schütteln den Kopf. Ha, weiß ich jetzt auch nicht. Wann haben wir denn angefangen? Ach, na, dann geht es ja noch ein bisschen. Also, ich versuche das kurz zu machen, vielleicht noch eine Viertelstunde oder so, und dann machen wir Pause, okay? Ich habe gerade schon erwähnt, dass die Muslimbrüder in Ägypten ganz offensichtlich die großen Wahlsieger sind. Wer davon überrascht ist, hat keine Ahnung vom Nahen Osten. Ja? Also jeder, der irgendwie mit dieser Region vertraut ist und mit der Politik, die dort irgendwie seit längerer Zeit stattfindet, wusste in dem Augenblick, wo die Massenproteste gegen Mubarak angefangen haben, dass wenn nicht irgendein Wunder passiert, die man gerade im Nahen Osten allerdings auch nie ausschließen sollte, dann wird das das Ergebnis sein. Dann wird diese pro-westliche Folterdiktatur von Mubarak überhaupt nicht abgeschafft werden, was sie ja nicht ist, weil der Militärrat, das sind genau die gleichen Leute, minus Mubarak halt, ja, das existiert weiter, aber zusätzlich wird die islamistische Muslimbruderschaft, ja, deren Chefideologe, wie gesagt, so Bücher schreibt wie Unser Kampf mit den Juden, maßgeblich an Einfluss gewinnen. Und das ist eine Entwicklung, die nicht nur in Ägypten so sich vollzogen hat, sondern eben auch in einer ganzen Reihe von anderen arabischen Ländern, selbst in Tunesien, wo das ja am Anfang noch viel hoffnungsfroher aussah, weil die Grundbedingungen einfach ganz anders sind. Also das war immer schon eine viel westlicher orientierte Gesellschaft als in Ägypten. Oder schon immer kann man schlecht sagen, also zumindest als Ägypten in den letzten 20, 30 Jahren, weil 20er und 30er und 50er Jahren war Ägypten ausgesprochen liberal. Ja? Also da haben sehr viel, zum Beispiel haben in den 50er Jahren und wahrscheinlich sogar in den 30er Jahren weniger Frauen in Ägypten das Kopftuch getragen als heute. Ja? Es gab eine großartige ägyptische Frauenbewegung. Es gibt tolle Schriften von Frauen, die schon in den 30er Jahren öffentlich sich am Nil hingestellt haben, ihr Kopftuch da reingeschmissen haben und erklärt haben, warum jetzt mal Schluss ist mit dieser islamischen Zurichtung des weiblichen Körpers. Das ist heute völlig anders. Also heute geht das in Ägypten und eben nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit fast 20 Jahren in genau die entgegengesetzte Richtung. Das war in Tunesien, wie gesagt, anders. Ja, da gab es auch immer schon die Muslimbrüderschaft, die war auch illegal unter Ben Ali, also dem dortigen Diktator. Es gibt aber eben eine sehr, sehr facettenreiche andere Tradition auch in Tunesien. Ich war selber im Februar noch in Tunesien und habe da haufenweise Gespräche mit so eher liberalen oder auch linksliberalen, auch linksradikalen oder einfach so bürgerlich-nationalistischen Kräften geführt und so. Und die haben alle gesagt, natürlich werden die Islamisten auch bei uns eine gewisse Rolle spielen, das ist überhaupt keine Frage. Aber selbst die Schwarzmaler, ja, haben in Tunesien gesagt, so ja, wenn es ganz schlimm kommt, kriegen die halt 20% bei den Wahlen. Die Wahlen in Tunesien sind schon vorbei und sie haben über 40% bekommen. Und das ist natürlich ein ausgesprochen niederschmetterndes Ergebnis. Also am Anfang sah das wirklich noch so aus, der Rashid Al-Ghannouchi, das ist der Chef von der Ennahda-Partei, also von den Islamisten dort. Das ist so der tunesische Zweig der Muslimbrüderschaft quasi. Die hat sich von Ägypten aus in fast allen arabischen Ländern ausgebreitet. Die Hamas ist der palästinensische Zweig der Muslimbrüderschaft. Dieser Rashid Al-Ghannouchi, wie der zurückgekehrt ist, der war im Exil, erst in, ich weiß nicht, ob erst in Frankreich, dann in England oder umgekehrt, ich glaube umgekehrt, wieder zurückgekehrt ist, gab es zwei Sachen, die mir damals sehr gut gefallen haben. Erstmal gab es eine tunesische Frauengruppe, die angekündigt hat, dass sie Rashid Al-Ghannouchi empfangen würde am Flughafen. Aber wahrscheinlich nicht so, wie der Islamistenchef sich das gewünscht hätte. Die haben auf Facebook und im Internet angekündigt, ja, sie werden ihn empfangen und zwar im Minirock und in Bikinis. Um dem Herrn Ghannouchi gleich mal klarzumachen, dass er sich ja nicht einbilden soll, dass jetzt im neuen, modernen Tunesien irgendwie seine mittelalterlichen Vorstellungen einzuhalten, sondern hier, so, Sie als Frauen werden bestimmen, wie Sie sich anziehen und die sollen sich da irgendwie raushalten. Haben Sie da nicht gemacht, aber allein schon die Tatsache, dass Sie sowas ankündigen, zeigt, da gibt es eine sehr aktive emanzipatorische Frauenbewegung in Tunesien, die sich auch nicht einfach alles gefallen lässt und jetzt sagt so, naja, und so. Kurz darauf, wie er dann schon zurück war, Ghannouchi sich bitterlich beschwert und beklagt, ein richtig weinerliches Interview auf Al Jazeera gibt es da von ihm, und meinte, keiner will mit uns zusammenarbeiten. Ja? Das war zu der Zeit, wo in Ägypten die Muslimbrüder, obwohl die da auch noch illegal waren, also die waren unter Mubarak und dann auch kurz danach, keine zugelassene politische Organisation. Zu der gleichen Zeit, wie Ghannouchi sich in Tunesien beschwert hat, nur keiner will was mit uns zu tun haben, sind in Ägypten die Muslimbrüder schon beim Vizepräsidenten offiziell empfangen worden, also diesen neu ernannten Vizepräsidenten, um über die Zukunft des Landes zu diskutieren. Also da hat man da am Anfang, wie ich in der Zeit so Vorträge über sowas gehalten habe, ich noch gesagt, okay, da sieht man doch einen deutlichen Unterschied. Aber selbst in Tunesien, ja, ist das Ergebnis jetzt so, dass halt, man kann es auch positiv sehen. Mein Freund und Genosse Thomas von Ostensacken hat da irgendwie einen anderen Zugang, der würde dann wahrscheinlich sagen: Naja, aber über 50% haben nicht die Islamisten gewählt. Sehen wir das doch mal positiv und so. Aber auch er weiß natürlich und sieht das ja natürlich auch, dass das schon wirklich ein niederschmetterndes Ergebnis ist, dass selbst in so einem Land über 40% also die Islamisten gewählt haben. Und daneben, sowohl in Ägypten als auch in Tunesien, also in einer Reihe von anderen Ländern, gibt es ja noch andere, noch radikal islamistischere Strömungen. Also in Ägypten zum Beispiel heißt es, und die Ergebnisse sind ja noch nicht fertig und so, aber dass zum Beispiel die salafistischen Gruppen, also salafistische Gruppen sind Gruppen, die greifen sogar Moscheen von den Muslimbrüdern an, weil die finden, die Muslimbrüder sind nicht radikal genug. Ja? Dass die aber so zwischen 5 und 8% bekommen. Und das zusammengenommen ist dann bald mal eine absolute Mehrheit irgendwie für radikal-islamistische und radikal-radikal-islamistische Gruppierungen in Ägypten. Und das ist natürlich alles nicht wunderschön. Aber wenn man das jetzt alles in Bezug auf Israel betrachtet, dann wird das noch viel unschöner. Denn auch die sogenannten moderat-islamischen Kräfte in Ägypten, auch die liberal-nationalistischen, insbesondere die linksradikalen und die traditionellen nasseristischen Gruppierungen und selbst diese vergleichsweise sehr sympathischen neuen Jugendbewegungen, die sich da gegründet haben. also diese sogenannten Facebook-Bewegungen, Bewegung ab, wie 6. April heißen sie, also die, die maßgeblich diese Demonstrationen am Anfang mit dominiert haben und die ja sehr nachvollziehbare und unterstützenswerte Anliegen erstmal hatten, nämlich dass einfach die Schnauze voll haben von dieser Polizeiwillkür, von der unglaublichen Korruption, dass sie keine Zukunft haben, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigt und so weiter und so fort. Aber in erster Linie wirklich so diese klassisch bürgerlich-liberalen Forderungen, ja, dass sie einfach Rechtsstaatlichkeit verlangt haben. Und dass sie ja nicht für jeden Scheiß da irgendwie der Polizeiwillkür und auch Folter ausgesetzt sind und so. Ja. Selbst die haben Meldungen rausgegeben, wo sie gesagt haben, so ja, wir wollen, dass man die Erdgaslieferung nach Israel zum Beispiel einstellt. Also auch nicht besonders schön. Aber um das noch ein bisschen zu illustrieren, das ist, wenn man jetzt über Ägypten redet, und ich kann da jetzt auch aufgrund der Zeit, greife ich mal einfach nur ein Land raus, und Ägypten ist halt somit das Wichtigste in der arabischen Welt. Und da wird sich das, was da passiert, wird unglaubliche Auswirkungen auch auf die anderen arabischen Länder haben. Darum ist es wahrscheinlich sinnvoll, das ein bisschen mehr rauszugreifen. Wie gesagt, da geht es keineswegs nur um die islamistischen Gruppierungen, wenn man sich jetzt um Israel Sorgen macht und um die Sicherheit Israels Sorgen macht. Kafir beispielsweise, das ist ein Bündnis, was maßgeblich in den letzten Jahren überhaupt dazu beigetragen hat, dass so eine Bewegung entstehen konnte, wie gegen, die gegen Mubarak. Die hat sich überhaupt gegründet als dezidiert anti-israelisches Bündnis. Die hat sich während der Terror-Intifada gegründet und da haben sie Mubarak erstmal dafür kritisiert, dass er angeblich so ein toller Israel-Freund sei, ein Zionistenknecht. Ja? Danach kam dann irgendwie auch die Kritik an der Korruption, an der wirtschaftlichen Situation, an der polizeilichen Willkür hinzu, aber die eigentliche Intention war das. Das sieht man dann auch daran, dass sie schon 2005 ein vielbeachtetes Referendum gestartet haben in Ägypten. Das ist so ein, also Kefir ist so ein Bündnis, das wird dominiert von so antiimperialistischen Linken. Dann sind so ein paar bürgerliche Nationalisten dabei und sogenannte gemäßigte Islamisten. Die haben sich da alle zusammengeschlossen. Diese Petition 2005 war eine Petition zur Aufkündigung des Friedensvertrages mit Israel. Und das ist nicht nichts. Also da geht es dann um was. Dieser Friedensvertrag mit Israel von Ägypten ist so, gehört zu den wenigen guten Sachen, die in den letzten Jahrzehnten im Nahen Osten überhaupt passiert sind. Und der ist nicht nur gut für Israel, dieser Friedensvertrag, der ist auch für die ägyptische Bevölkerung irrsinnig gut, weil seitdem gibt es nämlich einfach keinen Krieg mehr zwischen Ägypten und Israel, was bekanntlich früher anders war. Ja? 73 Yom Kippur-Krieg, 67 Sechstagekrieg, 56 Sinai-Krieg. Ja? Da sind ja nun nicht nur irgendwie sehr viel Israelis gestorben, sondern noch sehr viel mehr Ägypter. Und deswegen ist, wie gesagt, dieser Friedensvertrag, den der Vorgänger von Mubarak glücklicherweise mit Israel geschlossen hat, übrigens mit einem der rechtesten Premiers, den Israel jemals hatte, so hat man sich auch manchmal in Erinnerung gerufen, nämlich Menachem Begin. Das ist, wie gesagt, mit das Beste, was in Israel jemals passiert ist. Und es ist katastrophal, dass fast alle dieser neuen oder auch alten politischen Gruppen in Ägypten, die jetzt aber mehr zu sagen haben, diesen Friedensvertrag in Frage stellen öffentlich. Ja. Auch beim Antisemitismus darf man nicht nur, schaust du auf die Uhr? nicht nur über die Islamisten reden, da auch nur ein Beispiel, ich könnte ja endlos Beispiele irgendwie erzählen, aber ein Beispiel, was es besonders deutlich macht, die Waft-Partei. Ne? Ist auch nicht irgendeine Partei, ist neben den Muslimbrüdern wahrscheinlich die älteste, traditionsreichste Partei, die es in Ägypten gibt. Die wird gemeinhin so als liberal, national, bürgerlich beschrieben und säkular. Ich wäre mit dem säkular vorsichtig, ich würde sagen eher so, naja, säkular bis gemäßigt islamisch, aber ansonsten stimmt das schon irgendwie so von der Einordnung. Der stellvertretende Vorsitzende von dieser Partei hat Anfang dieses Jahres an einer Konferenz in Budapest teilgenommen. Da ging es irgendwie um Demokratie, Menschenrechte, bla bla bla, irgendwie sowas, ja, also wo auch wichtige europäische Repräsentanten dann da waren. Und der hat da Reden gehalten, eine Pressekonferenz gegeben. Und die drei wichtigsten Punkte, die der stellvertretende Vorsitzende von dieser Partei, mit der inzwischen viele der deutschen großen Parteistiftungen Kontakt aufgenommen haben, also wo sie sagen, ja, auf die setzen wir hoffnungsvoll, wobei die meisten Stiftungen natürlich auch schon längst mit den Muslimbrüdern Kontakte aufgenommen haben, zu meinen Entsetzen. Und der deutsche Außenminister, der auch gerade verkündet hat, er hat keine Berührungsängste, solange die auf Gewalt verzichten und sich an Demokratie halten. Antisemitismus ist offensichtlich kein Kriterium für den deutschen Außenminister dabei und noch so ein paar andere Sachen, sondern es geht nur um die zwei Sachen. Das sollte man sehr genau verfolgen, mit wem die da irgendwie anbandeln, sowohl die offizielle deutsche Politik als auch die unterschiedlichen Parteistiftungen. Aber ich wollte bei der WAF-Partei bleiben. Der stellvertretende Vorsitzende hat in seinen Reden dort, es war ihm ein Anliegen, drei Dinge loszuwerden. Nämlich, dass die Tagebücher von Anne Frank eine Fälschung sind, dass der Holocaust niemals so stattgefunden hat, wie die Zionisten behaupten, und dass 9/11 natürlich nicht von Al-Qaida, sondern von Mossad und von der CIA begangen wurden. Der Typ ist kein Islamist, der ist nicht in der Muslimbruderschaft und das ist kein Salafit. Das ist ein Vertreter einer bürgerlich-liberalen, angeblich sogar säkularen Partei. Das nur, um kurz zu bebildern und zu illustrieren, dass die Probleme und die Gefahren, die diese Umbrüche in der arabischen Welt für Israel bedeuten, keineswegs nur von den islamistischen Gruppen ausgehen, von denen natürlich ganz besonders. Und jetzt müsste man noch irgendwas über den Iran sagen, aber das mache ich jetzt wirklich in drei Sätzen, ganz entgegen meiner Gewohnheit. Wenn es perspektivisch doch zu irgendeiner Annäherung, einem Kompromiss oder was auch immer kommen sollte, das habe ich einleitend eh schon gesagt, ist eine Grundbedingung, dass der Einfluss des iranischen Regimes zurückgeschraubt wird. Aus zwei Gründen. Zum einen versucht es natürlich seit 1979 seinen eigenen Einfluss auszudehnen in der Region. Eins der erfolgreichsten Beispiele, wo es das geschafft hat, ist der Libanon, wo die Hisbollah, die schlicht und einfach eine Gründung des iranischen Regimes gewesen ist, von heute bis vom Iran finanziert wird, ausgerüstet wird, bis an die Zähne bewaffnet ist, durch den Iran de facto die Macht übernommen hat. Der Libanon wird de facto heute von der Hisbollah regiert. Was in Europa irgendwie keiner so wirklich registriert. In Israel bleibt einem nichts anderes übrig, als das sehr genau zu registrieren. Und das führt natürlich nicht zur Entspannung, weil diese Hisbollah genau das gleiche Programm verfolgt wie der Iran. Und das heißt, sie wollen Israel vernichten. Sie sind heute militärisch dazu nicht in der Lage, aber das ist ihre Ansage. Da muss man auch gar kein fieser Ideologiekritiker sein und das irgendwie aus ihren Texten herauslesen oder so, sondern die sagen das ganz offen. Also wenn man denen sagen würde, was hier in Europa oft behauptet wird, nee, die wollen das gar nicht, die meinen das gar nicht so, dann würden die sagen, doch, natürlich meinen wir das so. Die würden das für eine Unverschämtheit halten, wenn man ihnen unterstellt, dass sie nicht Israel vernichten wollen. Genau das Gleiche gilt für das iranische Regime. Da geht es nicht um irgendwelche Übersetzungsfehler von Reden von Ahmadinejad, sondern seit 30 Jahren sagt dieses Regime, wir werden Israel vernichten. Und zwar völlig egal, was Israel macht. Also ob Israel den Staat Palästina anerkennt oder nicht, ob Israel nett zu den Palästinensern ist oder nicht so nett zu den Palästinensern ist, ob sie sich aus dem Westbank zurückziehen oder nicht. Das interessiert das iranische Regime nicht, das interessiert die Hamas nicht und die Hisbollah nicht. Die sagen, wir werden niemals irgendeine Form von jüdischer Staatlichkeit im Nahen Osten akzeptieren. Und das Neue und Bedrohliche und besonders Bedrohliche an der Situation, und das ist dann wirklich der letzte Punkt, den ich anreiße, es ist nicht neu für Israel, dass irgendwelche Spinner durch die Gegend rennen und auch nicht nur Spinner, sondern ganze Gruppen oder sogar Staaten und sagen, wir werden euch vernichten. Die Situation existiert seit 60 Jahren. Neu ist, dass es eine Regierung gibt, also einen ganzen Staat gibt, der offensichtlich kurz davor steht, sich die technologischen Mittel zu beschaffen, diese Vernichtungsdrohungen und Fantasien auch wirklich in die Tat umsetzen zu können. Das heißt, ich rede vom iranischen Nuklearwaffenprogramm bzw. Raketenprogramm, was dazugehört. Und also im Rahmen, du hast das vorhin einleitend gesagt, ich arbeite auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter für diese Kampagne Stop the Bomb. Als solche reden wir seit Jahren eigentlich über nichts anderes. Und so 2007, wie wir auch die ersten Bücher zum Iran herausgegeben haben, die man auch verbilligt käuflich erwerben kann, hat man uns noch für ziemlich verrückt erklärt, wenn wir gesagt haben, es deutet alles darauf hin, dass sie Atomwaffen bauen. Und die lachen sich kaputt über die Europäer, die sie da an der Nase herumführen. Und es muss schleunigst etwas passieren, um dem iranischen Regime schlicht und einfach zu verunmöglichen, dass sie das weitermachen. Und seitdem predigen wir scharfe und konsequente Sanktionen gegen dieses Regime. So langsam gibt es, glaube ich, kaum noch jemanden, der leugnet, dass das iranische Regime Atomwaffen baut, insbesondere nach dem letzten IAEO-Bericht Anfang November. Also IAEO ist die Internationale Atomenergiebehörde in Wien. Die hat auch in ihren früheren Berichten im Prinzip schon alles reingeschrieben, wo jeder, der es wissen wollte, wissen konnte, okay, die bauen Atomwaffen. Nur jetzt haben sie selber die Konsequenz daraus gezogen und zu diesen ganzen Fakten auch noch als Konklusio reingeschrieben, ja, die bauen Atomwaffen, um das zusammenzufassen. Jetzt kommt da also keiner mehr dran vorbei. Jetzt gibt es endlich tatsächlich die Diskussion darüber, gerade heute das europäische Außenministertreffen, wo zumindest Länder wie Frankreich und Großbritannien jetzt für ernsthafte Sanktionen eintreten. Es gibt jetzt schon Sanktionen, aber ich nenne die in der Regel Sanktionchen, ja. Da ist nicht viel passiert und der deutsche Außenhandel zum Beispiel mit dem Iran ist während dieser Sanktionsbeschlüsse der letzten Jahre sogar immer noch weiter angestiegen. Ja. Deutschland ist bis heute der mit Abstand wichtigste Handelspartner und damit die mit Abstand wichtigste Stütze des iranischen Regimes. Dieses Regime kann sein Nuklearwaffenprogramm und auch seine andere Politik, ja, die Massakrierung der iranischen Opposition, Schwule an Baukränen aufhängen und so weiter und so fort, nur machen, weil es diesen Außenhandel aufrechterhält. Und deswegen muss man genau den treffen und den trifft man nur, wenn man scharfe und konsequente Sanktionen durchführt. Das würde im Augenblick vor allem bedeuten, und dagegen wehrt sich Deutschland, Sanktionierung der iranischen Zentralbank. Komplett Boykott der Öl- und Gasexporte und Schluss mit der Zulieferung von deutscher Hochtechnologie an die iranische Industrie. Das wären die drei Punkte. Das Einzige, wozu Deutschland offensichtlich jetzt bereit ist, das wäre auch schon vor Jahren notwendig gewesen, sind Erdgas- und Erdölboykottieren. Warum? Weil Deutschland relativ unabhängig ist von iranischen Erdgas- und Erdöllieferungen. Gleichzeitig wehren sie sich aber sowohl gegen schärfere Sanktionen im Industriebereich, weil die deutsche Industrie eben genau der Hauptzulieferer für den Iran ist, und vor allem wehren sie sich vehement gegen die Sanktionierung der Zentralbank. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Es gibt einige iranische Regimevertreter, die gesagt haben, eine Sanktionierung der Zentralbank kommt für uns einer Kriegserklärung gleich. Weil sie ganz genau wissen, was es bedeutet. Und deswegen ist das genau der Punkt, den man machen müsste. Ja? Weil das trifft das iranische Regime wirklich. Das ist einer der letzten verbliebenen Möglichkeiten, und ich sage das ganz bewusst, einer der letzten verbliebenen nicht-militärischen Möglichkeiten, um dieses Nuklearwaffen- und Raketenprogramm des Irans zu stoppen. Und wenn das nicht passiert, dann muss man, und zwar aufgrund des Nichthandelns der westlichen Staaten, darüber reden, was man ansonsten machen muss, um dieses Nuklearwaffenprogramm zu beenden. Denn für Israel ist das schlicht und einfach, darf es keine Option sein, zu akzeptieren, dass ein Regime, das iranische, ja, was seit 30 Jahren sagt, wir werden euch von der Landkarte fegen, wir werden euch vernichten, wir werden euch zerstören, und das gleichzeitig staatlicherseits Konferenzen zur Holocaustleugnung organisiert, als einziges Land auf der Welt, dass so ein Regime über die Technologie der Massenvernichtung verfügt, ist schlicht und einfach keine Option. Und es dürfte auch eigentlich für die westlichen Länder keine Option sein, aber das ist leider immer noch nicht so ausgemacht, wie das tatsächlich ausschaut. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander, weil ich da einfach so ein bisschen drauf losgeredet habe. Wie gesagt, ich habe einfach nur so ein paar Sachen mal angerissen, die kann man alle sehr gerne vertiefen, und ich weiß natürlich auch, dass das ein umstrittenes und kontroverses Thema ist, und dementsprechend können wir uns nach der Zigarettenpause gerne auch streiten. Und dann danke ich erstmal für die geduldige Aufmerksamkeit, und jetzt können alle in die Kälte rauchen gehen. Vielen Dank.